Übung zum Hörverstehen für das Sprachniveau Deutsch A1. Körper und Gesundheit. Teil 3. Wie geht's? Lest zuerst die 5 Aussagen. Dann hört ihr den Text zweimal. Welche Aussagen sind richtig? Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Ihr hört den Text jetzt zum ersten Mal. Hallo Adrian, wie geht's dir? Danke, es geht besser, aber ich bin immer noch müde. Was hast du genau? Ich habe diese Grippe. Welche Grippe? Im Moment haben viele diese Grippe. Zuerst hatte ich Fieber mit Halsweh und Kopfweh. Ich war völlig kaputt, immer müde. Und jetzt liege ich im Bett und muss viel trinken. Trinken? Ja, ich mag nichts essen. Ich muss viel Tee trinken. Tee mit Honig. Und wann kannst du wieder arbeiten? Wann sehen wir uns wieder? Der Arzt hat gesagt, ich muss noch ein paar Tage im Bett bleiben. Aber am Montag bin ich wieder im Büro. Brauchst du etwas? Kann ich dir etwas bringen? Danke, das ist nett, aber ich habe alles. Hast du am Wochenende das Fußballspiel gesehen? Ja, sicher. Also der Elfmeter, das war sicher kein Foul. Dieser Schiedsrichter, der war ja eine Katastrophe. Ihr hört den Text jetzt zum zweiten Mal. Hallo Adrian, wie geht's dir? Danke, es geht besser, aber ich bin immer noch müde. Was hast du genau? Ich habe diese Grippe. Welche Grippe? Im Moment haben viele diese Grippe. Zuerst hatte ich Fieber mit Halsweh und Kopfweh. Ich war völlig kaputt, immer müde. Und jetzt liege ich im Bett und muss viel trinken. Trinken? Ja, ich mag nichts essen. Ich muss viel Tee trinken. Tee mit Honig. Und wann kannst du wieder arbeiten? Wann sehen wir uns wieder? Der Arzt hat gesagt, ich muss noch ein paar Tage im Bett bleiben. Aber am Montag bin ich wieder im Büro. Brauchst du etwas? Kann ich dir etwas bringen? Danke, das ist nett, aber ich habe alles. Hast du am Wochenende das Fußballspiel gesehen? Ja, sicher. Also der Elfmeter, das war sicher kein Foul. Dieser Schiedsrichter, der war ja eine Katastrophe. Ende der Übung.